WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind jetzt 8 Minuten hier noch unter uns bei 1 Live und dann kommt das WDR Fernsehen verspätet dazu. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht heute 0800 220 50 50 und wenn ihr mailen wollt, dann domian@wdr.de. Und schon geht's los mit der ersten Anruferin, nämlich mit Kirsten. Und die Kirsten ist wie alt? 48. Hallo Kirsten. Hallo. Kirsten, um was geht's? Ja, ich hab ein großes Problem, Domian. Ich bin jahrelang gequält worden und ich habe psychische Probleme bekommen. Von wem bist du gequält worden? Meiner Mutter. Als Kind? Ja. Von wann bis wann? Vom 11. bis zum 25. Lebensjahr. Bis zum 25. Lebensjahr? Ja. Was hat denn deine Mutter mit dir gemacht? Krankenhausreif geschlagen, mit Messer bedroht, mir die Kehle zugehalten, solche Geschichten. Krankenhausreif geschlagen, mit dem Messer bedroht? Ja. Warum hat sie das getan? Sie wollte mich nicht haben. Warum nicht? Weil ich behindert bin, deshalb. Du bist mit einer Behinderung zur Welt gekommen? Ja. Was für eine Behinderung hast du? Ich habe auch eine Synode verengende Herzklappen und sie haben gegen den Willen von meinem Vater Gehirnwasser gezogen und da sind mir einige Gehirnzellen im... Nochmal, ich muss mal, ich habe es nicht verstanden, die haben gegen den Willen deines Vaters... Mehr Gehirnwasser gezogen. Gehirnmasse gezogen? Wasser. Gehirnwasser gezogen? Ja. Bei dir? Ja. Als Kind oder als Embryo? Als Kind. Und was hat das für Folgen? Was das für Folgen hat? Wenn ich mich aufrege, dann habe ich schon mal Herzprobleme und so. Mhm. Kannst du dich ganz normal bewegen? Nein. Das heißt, du sitzt im Rollstuhl? Nein, ich kann laufen. Aber du bist etwas eingeschränkt. Beschreib mal. Ja. Ich gehe für behinderte Leute in der Werkstatt arbeiten. Ja, und gehst du am Stock oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, ich laufe ganz normal. Ne, weil du gerade gesagt hast, du kannst nicht richtig laufen. Ja, ich habe zurzeit ein Rückenproblem, ich bin krankgeschrieben. Ah ja, das hängt aber nicht mit der Behinderung zusammen. Nein. Mhm. Also ist das Hauptproblem das Herz? Ja. Das macht dir viel zu schaffen und daher auch die Einschränkung? Ja. Aber wie habe ich mir das vorzustellen, die Kirsten als Kind, wie merkte man das, dass das Kind behindert ist? Dass ich habe zu wenig Sauerstoff bei der Geburt bekommen. Mhm. Okay, und die Mutter wollte dich nicht? Nein. Und der Vater, der wollte dich? Ja, aber mein Vater hat das nicht gewusst. Der hat nicht gewusst, was deine Mutter alles mit dir gemacht hat? Nein. Was du gerade beschrieben hast, klingt ja nun ausgesprochen dramatisch. Was war die schlimmste Verletzung, die sie dir zugefügt hat? Die schlimmste Verletzung war, dass ich fast im Rollstuhl gelandet bin. Dass du wo gelandet bist? Fast im Rollstuhl. Weil sie dich so geschlagen hat? Ja. Hm. Aber die im Krankenhaus, waren die nicht dann misstrauisch, was mit dir da passiert ist? Ja, aber das kommt ja noch härter. Dann habe ich gedacht, ich könnte zum Arzt Vertrauen haben. Und was haben die gemacht? Direkt meine Mutter angerufen. Mhm, und dich verraten? Ja. Mhm. Du hast gerade gesagt, das ging vom 11. bis zum 25. Lebensjahr. Ja. Wie kommt es, dass sie dann gerade... mit 11 angefangen hat, dich so zu misshandeln. Warum nicht schon früher? Weil kann ich dir nicht sagen. Von heute auf morgen auf einmal. Und vorher, wie war das Verhältnis vorher? Super, soweit das war super. Super sogar? Ja, und dann plötzlich ganz schwere Misshandlungen und ich war sogar so weit, mich umzubringen. Dann ging das bis zu deinem 25. Lebensjahr, sagst du? Ja. Warum so lange? Warum bist du nicht vorher weggegangen von zu Hause? Kann ich dir sagen, immer wenn du mich so misshandelt hast, hast du mich im Zimmer eingeschlossen. Ja. Und ich bin dann abgehauen und als ich dann abgehauen bin und ich habe die Betreuerin kennengelernt, die hat sich den Rücken angeguckt und mich direkt ins Krankenhaus geschickt. Verstehe. Und wo bist du dann hingegangen, als du 25 warst? In Vincentheim. In ein Heim, in ein betreutes Wohnen oder sowas? Ja. Mhm. Lebst du da jetzt immer noch? Nein, ich lebe jetzt im Grund in einer Einrichtung für behinderte Leute. Ah ja. Und fühlst du dich da wohl? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass diese schlimme Vergangenheit dir immer und immer wieder so in den Kopf kommt. Ja, weil ich kann das nie begreifen, wie man sowas einem antun kann, aus dem einfachen Grunde. Wenn man dann zu hören bekommt, wärst du doch bei der Geburt tot geblieben, fand ich das schon sehr heftig. Mhm. Ich bin auch nur ein Mensch, kann nichts dafür. Natürlich nicht. Lebt deine Mutter noch? Nein. Wie war denn dein Verhältnis dann später, als du nicht mehr zu Hause gewohnt hast, zu ihr? Gar nicht gut. Und wie war das für dich, als sie gestorben ist? Wenn ich ehrlich sein darf, eine Erlösung für mich. Ah ja. Weil ich muss dann von heute auf morgen nach Aachen, nach Köln ziehen. Und die hat mich ständig verfolgt. Ich hatte keine ruhige Minute mehr. Hat denn dein Vater das dann irgendwann mitbekommen, was man mit dir gemacht hat? Ja, ich habe die dann bei der Polizei angezeigt, ja. Mhm. Weil ich habe das nicht verarbeitet. Und was ist daraus geworden? Tja. Nicht? Ich musste dann zwangsausziehen. Ah ja. Es ging gar nicht mehr. Du hast gerade ein richtiges Stichwort gesagt. Du hast das alles nicht verarbeitet. Und das glaube ich auch. Das klingt auch so. Deswegen möchte ich dir sehr gerne, Kirsten, professionelle Hilfe anbieten jetzt von uns. Und zwar ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Sabine. Ich glaube, da ist sehr viel zu besprechen und sehr viel vielleicht zu organisieren, was wir da vielleicht tun können für dich. Dann bitte ich dich, Kirsten, aufzulegen und du wirst von uns gleich wieder zurückgerufen. Okay? Ja, ich wollte mich bei dir bedanken. Danke. Sehr gerne. Ich habe das schon lange vorgehabt. Sehr gerne, Kirsten. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Das wünsche ich dir auch von Herzen und du machst eine prima Sendung. Das freut mich, dass du das sagst. Und jetzt legst du bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Ja, gut. Danke dir. Alles Tschüss. Liebe. Tschüss. So, meine Lieben, ich sehe hier gerade auf dem Monitor den Vorspann vom Fernsehen laufen. Es kann sich nur noch um wenige Sekunden handeln und dann sind die Fernsehzuschauer auch hier. Ich will mir noch einen Schluck Wasser nehmen und dann können wir loslegen. Ah! Herzlich willkommen an die Fernsehzuschauer. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben uns noch ein bisschen mehr verspätet. Ich habe ja gestern 5 Minuten angekündigt, nun waren es aber doch 8. Wir bitten das sehr zu entschuldigen. Aber schön, dass ihr da seid und auf uns gewartet habt. Freie Themennacht für immer dienstags. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Ich würde gerne, vielleicht ergibt sich das ja sogar, mit jemandem sprechen, der von der Türkei erzählen kann. Vielleicht ist jemand unter den Zuschauern und Zuhörern, der selbst bei den Auseinandersetzungen in Istanbul dabei war und uns vielleicht so einen kleinen Augenzeugenbericht schildern kann von den furchtbaren Unruhen, von denen wir ja nur im Fernsehen hier sehen. Also wenn ihr gerne mit mir darüber oder über alle anderen Themen sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und weiter geht es jetzt hier mit Mehdi. Und Mehdi ist 30. Guten Morgen. Moin, Domian. Ein Mann. Ja. Ich war mir gerade nicht ganz sicher mit Mehdi. Was ist das für ein... Nee, Mehdi ist ein Name. Ja. So, Mehdi, um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich seit neuestem fremd gehe. Dass du was? seit neuestem fremd gehe. Du gehst seit neuestem fremd? Das heißt, du hast eine feste Beziehung oder Ehe? Ich habe eine feste Beziehung. Ja, wie lange schon? Das ist jetzt fast 2 Jahre. Ja. Das ist ziemlich paradox und eigentlich finde ich das ziemlich heuchlerisch, was ich dir jetzt gerade so ein bisschen erzähle, weil ich diese Frau über alles liebe. Ja. Wenn es geht, halt mal irgendwie den Hörer anders. Du klingst so ein bisschen verwurzelt. Ja, okay. Du liebst deine Freundin, mit der du zusammen bist, seit 2 Jahren über alles und dennoch gehst du seit neuestem fremd, sagst du. Ja, seit neuestem. Das ist die erste Beziehung, in der ich fremd gehe. Seit wann gehst du denn jetzt fremd? Ja, lass es ein gutes Jahr sein. Ja gut, seit neuestem ist gut. Das ist aber schon eine ganze Weile. Das ist die Hälfte eurer Beziehung. Richtig, also ich meine, seit neuestem für mich. Und weil vorher habe ich das nie gemacht, obwohl ich auch Gelegenheiten hatte. Ja. Vorher. Reden wir nicht von früher, sondern reden wir von jetzt. Genau. Sind das immer andere Frauen, mit denen du fremd gehst, oder eine? Nee, es sind immer verschiedene. Ja. Und es ist so, dass ich nicht mit denen schlafe. Also mit einmal habe ich mit einer geschlafen. Und mir ging es auch richtig schlecht danach. Also Moment, du sagst, du gehst seit einem Jahr fremd, aber hast nur einmal mit einer Frau geschlafen? Richtig. Also was machst du denn dann, wenn du fremd gehst? Also es sieht dann mal so aus, wir haben eine Fernbeziehung. Ja? Du mit deiner Freundin? Mit meiner Freundin. Ja. Die uns trennen etwa 200 Kilometer. Mhm. Und wenn ich mal ein Wochenende nicht dort bin, weil ich halt arbeiten muss oder weil sie halt vielleicht was vorhat mit ein paar Leuten, dann kann es schon mal passieren, dass ich dann zu Hause bleibe und dann gehe ich mit meinen Jungs in die Diskothek. Ja. Da ich jetzt auch nicht so schlecht aussehe, muss ich mal sagen, komme ich mal sehr schnell ins Gespräch mit Frauen. Mhm. Und dann ist es mal wieder so, es ist mal der gleiche Ablauf, man trinkt was zusammen. Ich flirte, ist offensichtlich froh mit einer Bestätigung, fange dann an, mittels zu knutschen. In der Disco noch? In der Disco noch, richtig. Es ist auch oft so, dass ich dann mit denen nach Hause gehe oder die nach Hause begleite, die dann mehr wollen, ich dann aber dann abbreche das Ganze. Wie weit gehst du denn? Ich bleib am Knutschen und Fummeln. Also die Mädels wollen dann schon mehr. Also Knutschen, Fummeln, was heißt das? Petting-mäßig? Ja, also dachte nicht mal so weit. Also ich fasse den höchstens an die Brust oder am Po, aber Petting, nee. So weit nicht? Ne? Nee. Und dann gehst du in der Nacht? Und dann weiß ich, okay, ich kann die Frau haben. Mhm. Achso, dann war es das für mich. Ich verstehe. Das heißt, der Jagdinstinkt ist befriedigt. Richtig, genau so. Ja. Aber einmal ist es dann noch zur Sache gegangen. Richtig. Einmal ist es zur Sache gegangen, das passiert, weil, eigentlich, es ist kein wirklicher Grund, aber es ist passiert, weil ich mich mit einer Freundin extrem gestritten habe. Mhm. Und hab dann eine Woche nichts von ihr gehört. Mhm. Sie hat sich eine Woche bei mir nicht gemeldet, weil ich mich echt doof verhalten habe. Mhm. Und sie hat sich 10 Tage nicht bei mir gemeldet. Mhm. Und dann habe ich mir die Bestätigung, war ich wieder aus. Mhm. Und ist das eine Problematik deiner Eitelkeit, dass du... Ganz ehrlich, ich würde sogar tiefer gehen. Ich würde sagen, das ist, weil ich zu wenig Selbstbewusstsein habe. Auch wie, hört sich zwar jetzt paradox an, aber... Mhm. Oder dass mein Selbstwertgefühl nicht das höchste ist. Wie kommt's denn, dass du ein Jahr ihr treu warst und vorher offensichtlich auch immer bei anderen Frauen und jetzt dann nach diesem Jahr nicht mehr? Ich kann es dir nicht sagen, es hat auf einmal angefangen. Ich bin auch in der Zeit vorher, also wir sind jetzt im August, wenn es 2 Jahre, muss ich noch dazu sagen. Mhm. Ich war in der vorherigen Zeit gar nicht so oft aus oder gar nicht aus eigentlich, weil ich hatte so eine Phase, dass ich gar keine Lust hatte, abends rauszugehen. Mhm. Und dann bin ich rausgegangen und habe gemerkt, wow, ich komme bei den Frauen wieder extrem gut an. Ja, und dann bist du schwach geworden und hast dem nachgegeben. Richtig. Liegt das vielleicht auch daran, dass deine Freundin eben 200 Kilometer entfernt wohnt? Wenn sie bei dir wohnen würde in der Stadt, wäre es vielleicht anders? Ja, das Ding ist, Domian, ich hatte vorher auch schon eine Fernbeziehung, auch 200 Kilometer, nur in die andere Richtung. es ist alles wirklich damit angefangen, nachdem sich meine Ex-Freundin von mir getrennt hat. Die hat sich ziemlich dreckig von mir getrennt. Okay, oder? Aber dann warst du ja erstmal wieder ein Jahr treu mit deiner jetzigen zusammen, nachdem du dich von deiner Ex-Freundin getrennt hast. Richtig. Und dann, ich kann dir keinen Grund nennen, warum es angefangen hat. Aber es ist zwar wirklich so, nachdem ich wieder ausgegangen bin. Mhm. Aber ich weiß, das ist jetzt auch, eigentlich traue ich mich das gar nicht zu sagen, weil das eigentlich sich natürlich total bescheuert. Ich weiß vom ersten Tag an, als ich meine jetzige Freundin gesehen habe, das ist sie. Also ich muss diese Frau kennenlernen. Wenn du so von der schwärmst, Wenn du wirklich von ihr schwärmst und wenn du sagst, auch wenn ihr zusammen seid, das ist alles gut, es passt rundherum. Von geistiger Nähe bis hin zur Sexualität. Richtig. Dann verdammt nochmal, reiß dich doch am Riemen. Du riskierst doch diese Beziehung für diesen Quatsch, den du da machst. Richtig, es ist ein schlechter Quatsch. Ja, und wenn du es dir selbst, wenn du es selbst durchblickst, dass es so dieses aufgrund irgendeines Minderwertigkeitsgefühls du dir billig die Bestätigung holst, ist das schon mal der erste Schritt, wenn man sich selbst durchschaut hat, zu einer Veränderung. Dann ja, das hoffe ich nämlich, weil das Ding ist, ich möchte nicht auf meine Ex-Freundin schieben, aber es hat damit angefangen und ich weiß gar nicht, wie sagen soll. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß, dass es bescheuert ist. Ich konnte aber mit niemandem darüber reden. Ja, es mag ja sein, dass man durch irgendwelche Ex-Menschen verletzt wurde und weiß ich was alles. Werden wir alle. Aber man darf dann nicht daraus ein Verhalten sich resultieren lassen, worunter dann die neuen Beziehungen auch leiden. Das ist doch Quatsch. Wichtig ist dein Statement, dass das für dich die ganz tolle und großartige Beziehung ist zu deiner Freundin. Ja, so. Das Ding ist, ich habe Angst, also ich sage ja, dass ich sie liebe und ich weiß, dass ich sie liebe. Und manchmal kommt es halt hoch und sagt, sag mal, wenn du sie so sehr lieben würdest, würdest du sowas doch gar nicht tun. Tja. Also das ist das, wo ich halt vielleicht auch Angst habe zu wissen, weiß ich überhaupt noch, was Liebe ist. Aber ich weiß auch gar nicht, wie intensiv du dich versuchst zu disziplinieren, das nicht mehr zu tun. Ich habe eher den Eindruck, du lässt das und lässt dich so laufen. Ja, also wenn es passiert, dann bin ich sehr sauer auf mich. Ja gut, da kann man einmal sauer sein, das zweite Mal sauer sein, das dritte Mal macht man es nicht mehr. Ja, alles eine Frage des Arsches in der Hose. Ja, ich deswegen rufe ich dich an, weil ich konnte mit keinem darüber reden und ich weiß nicht, was ich machen soll. Abgesehen, ja, du lässt es sein, das machst du. Stell dir mal vor, das sehen ja auch Leute da in der Disco, wenn du da rumknutschst. So, die Wege auf der Welt sind vielfältigst. Stell dir vor, deine Freundin kriegt das raus oder irgendjemand schießt da ein Foto und schickt dir das. Super, dann hast du alles verloren. Wegen so einem Kram. Ja. Richtig. Ist es das wert? Nee. Absolut nicht. Ja. Also, tritt dir den Arsch, Disziplin und Konzentration auf deine tolle Frau. Super, alles klar. Ja, nur so geht es. Da gibt es kein tolles Geheimrezept. Man muss sich dazu entschließen und man muss es durchziehen. Das ist es. Es treibt dich ja nicht mal die Sexualität an, so habe ich es ja verstanden. Nee, gar nicht. Ja, siehst du. Wenn du jetzt sagst, wenn du mir sagen willst, ich bin über beide Ohren geil, bis geht nicht mehr, meine Freundin ist nicht da und so, wäre das nur ein anderes Thema, wobei das auch nicht zu rechtfertigen wäre. Aber das ist ja noch harmloser bei dir. Nein, überhaupt nicht. Also ich weiß, dass die Frauen wollen es. Mhm. Und sobald sie es wollen, höre ich dann wirklich abrupt auf und sage, alles klar, ich muss jetzt los. Mhm. Und schmeiß dann deren Telefonnummer einfach weg. Also ich trage die nicht in mein Handy ein, ich lasse mir die immer schriftlich geben. Und dann, ist es wie ein Pokal, den ich habe, und schmeiße ich ihn weg. Gut. Jetzt bist du durchschaut und indem du es durchschaust, fällt das ganze Gebäude zusammen und ich hoffe, du bist darüber hinweg dann. Ja, ich hoffe es auch. Kommendes Wochenende, was wird sein? Besuchst du sie oder besuchst du sie nicht? Dieses Wochenende besuche ich sie nicht. Mhm. Das heißt, gehen aus. Und Geburtstag, einer meiner besten Freunde hat Geburtstag. Gut, dann haben wir schon ein festes Vorhaben, was auf diesem Geburtstag und darüber hinaus nicht passieren darf. Ja, absolut. Absolut. In diesem Sinne, Mehdi. Super, ich danke dir für dein offenes Ohr. Viel Glück, alles Gute. Bis dann. Tschüss, ciao. Ja. 0800 220 50 50. Andrea, 35, guten Morgen. Hallo. Hallo Andrea, um was geht's bei dir? Vorab, bevor ich das vergesse, vielen Dank für alles. Ich liebe deine Sendung und höre sie immer und habe letzte Woche mal versucht, dich zu erreichen, weil es ganz dringend war und mittlerweile sind die Wogen schon etwas geglättet. Aha. Ich habe eben letzten Freitag einen Schwangerschaftstest gemacht und ich hörte schon, natürlich weiß ich, wie es geht. Es war aber total ungeplant und überraschend und ja, ich war erstmal total umgehauen. Also du bist schwanger? Ja. Ja. Von wem? Von meinem festen Partner, also wir sind nicht verheiratet, aber wir sind eben auch schon seit, oh Gott, jetzt 7, 8 Jahren zusammen und wir haben auch schon 2 Kinder. Und ach, ihr habt schon 2 Kinder? Ja. Und ihr seid eine Familie und wohnt auch zusammen? Ja, wir wohnen zusammen, wir haben auch einen Hund und ein Haus und einen Kater und alles ist wundervoll, aber... Aber? Das war jetzt einfach, sehr unerwartet. Das war am Freitag? Dass ich, genau. Genau, und jetzt ist... Zeit verschafft habe, ja. Und jetzt ist Dienstag, gleich Mittwoch. Wie ist deine Stimmung jetzt? ja, ich habe Freitag ja einfach gar nicht gewusst, wie sage ich das meinem Mann, weil wir jetzt, also unsere jüngste Tochter ist gerade ein Jahr alt geworden. Mhm. Und dieses erste Jahr, wie Babyjahre nun mal sind, war unglaublich anstrengend. Mhm. Und deswegen kam es überhaupt auch zu diesem Sex. Das war, glaube ich, so ziemlich das erste Mal spontan und irgendwie... Und ihr habt nicht verhütet? Nee, aber das... Und ihr hattet für euch entschieden, dass ihr keine Kinder mehr haben wollt? Ja. Ja, aber nicht so ganz klar auch nicht. Ich habe schon oft gesagt, ein Dritt nochmal könnte ich mir vorstellen, aber das war auch in weite Zukunft gedacht. Also was heißt in weite Zukunft? Auf jeden Fall nochmal so 2-3 Jährchen ein bisschen wieder zu sich finden. Und genau. Das war jetzt wirklich ziemlich überraschend. Hast du es ihm jetzt gesagt am Wochenende? Ja, am Samstag. Er war mit den Mädels unseren Großeinkauf erledigen und zum Mittagessen saßen wir alle am Tisch und er verkündete mir stolz, dass er auch wieder Kondome gekauft habe, weil seien ja alle geworden. Mhm. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ja, und für ihn ist einfach total die Welt zusammengebrochen. Also negative Reaktion. Total. Oh. War mir aber auch klar. Deswegen habe ich ja einfach nicht gewusst, wie soll ich ihm das sagen. Mhm. Und hat sich dann auch konstant den Hund geschnappt, ist spazieren gegangen und so schnell nicht wiedergekommen. Hat auch erstmal einen Schnaps getrunken, was er sonst nie macht. Ja. Und ich wusste einfach, das ist jetzt echt krass. So, wie hat es sich jetzt bis heute entwickelt? Ja, also ich denke, insgeheim freut er sich auch und eigentlich finden wir das, ja, verrückt, aber schön. Nur, hat er sich denn, du sagst, insgeheim freut er sich, hat er sich jetzt mal nochmal geäußert? Ja, wir haben dann eben, er hat dann im Laufe des Tages mich um ein Gespräch gebeten und sie hat dann einfach gesagt, tut ihm leid, dass er sich jetzt auch nicht freut und nichts, aber dass er so auch nicht reagieren kann und dass für ihn da eine Welt zusammenbricht, weil für ihn war immer klar, 2 Kinder und dann das Ende, gerade nach eben unseren beiden, die waren beide sehr anstrengend und Gut, aber er arrangiert sich allmählich damit, höre ich da so raus. Er ist dabei, sich zu arrangieren. Er hat zwar nochmal mehrfach angedeutet, wie das wäre, nochmal über Abtreibung nachzudenken, aber eigentlich ist uns beiden klar und eigentlich ist auch das immer sein Tenor, dass wir das nicht können. Und das ist für dich auch keine Option? Ich weiß nicht, wie ich darüber nachdenken würde, wenn er strikt dagegen wäre und sagen würde, nee, nicht mit mir, dann bin ich weg, weil wir ja nun mal schon eine Familie sind und ich das auch alles so erhalten möchte. Aber ich sage nicht, gut, dann geh du, aber ich weiß, ich will für den Rest meines Lebens, also wir haben gerade dann irgendwie bei unserem Sonntagsspaziergang, wie das dann halt so ist, ständig liefen uns plötzlich Eltern mit 3 Kindern über den Weg. Und ich meine, die Konstellation bei euch ist ja auch eigentlich super. Da ist nicht schon eine Familie, da sind schon 2 Kinder. Gott, ja, jetzt kommt ein drittes dazu. Sage ich mal so als Außenstehende, das ist auch nicht so ganz traumatisch. Genau, also ich meine, als ich Freitag anrief, hat dann auch dein Mitarbeiter irgendwie mehrfach zu mir gesagt, wo ist denn eigentlich dein Problem? Ja. Was mich ja auch durchaus nochmal zum Nachdenken angeregt hat. aber es ist dann einfach wirklich dieses... Der Schock vielleicht, weil das jetzt so schnell ging. Vor allem auch das Gefühl, auch die Kontrolle zu verlieren, weil wir eben auch alles, ich möchte nicht sagen, gut geplant haben, aber tatsächlich so mit Auge... Hier klappt das mit dem Wohnen und da klappt das mit dem... Ja, aber irgendwann im Leben muss man auch mal die Kontrolle verlieren und da muss man auch mal was machen, was irgendwie nicht so geplant ist. Das habe ich bisher noch nicht und das ist irgendwie wirklich das, wo ich merke, ach du Scheiße, das ist irgendwie wirklich... Ja, aber... Also allen anderen würde ich genau das Gleiche sagen, ne? Und ach, mach dir keine Sorgen und es klappt doch immer alles irgendwie, das weißt du doch ganz genau. Aber selber jetzt in der Situation, und das habe ich jetzt vorhin eben auch gerade schon gesagt, alleine bei dem Gedanken, wir haben es bisher noch niemandem sonst erzählt, aber bei dem Gedanken, wie unsere Eltern reagieren werden und das ganze Umfeld, wo wir natürlich sagen können, es ist uns egal, aber... Aber warum sollten denn die Eltern, wenn da schon 2 Kinder sind, jetzt negativ reagieren? Weil sie schon beim letzten gesagt haben, könnt ihr nicht verhüten und wollte euch das nochmal antun. Ja, aber Andrea, du bist eine Frau von 35 Jahren. Du willst ja doch von deinen Eltern oder Schwiegereltern da nicht in irgendeiner Weise Druck machen lassen oder... Nee, natürlich nicht, aber das ist natürlich schon verletzend, weil irgendwie baut man ja oder hofft dann schon eher auf Hilfe oder Unterstützung. Und selbst wenn es jetzt nicht tatkräftig ist, dann wenigstens irgendwie, dass man das Gefühl hat, mal einmal... Ja, sagen wir so, die vielleicht reagieren die am Anfang ein bisschen irritiert, wie jetzt schon wieder und gerade jetzt ein Jahr. Aber wenn das Verhältnis an sich, ist das Verhältnis an sich gut zu den Eltern und Schwiegereltern? Ja, also es ist einfach schon so, dass wir ganz klar unser Ding machen, sage ich mal. Ja. Und, aber dann wird sich das auch arrangieren. Da werden die sich schon dran gewöhnen. Dann gibt es vielleicht den einen oder anderen etwas irritierenden Kommentar für dich und dann war es das auch. Ach, freut euch doch, Mensch. Ja, komm, ich habe gerade vor 2 Wochen wieder angefangen zu arbeiten. Was soll ich meinem Chef sagen? Ich bin bald wieder weg. Ja, ich verstehe. Und alle anderen. Also irgendwie, es ist... Aber was reden wir? Diese Variante der Abtreibung kommt ja eigentlich, so habe ich es gerade verstanden, nicht in Frage. Nee. So habe ich es verstanden. Nur ich möchte nur irgendwie dieses, was ich allen anderen erzählen würde, auch mal selber fühlen. Es wird alles gut und es ist immer für euch gesorgt. Nein, vielleicht ist wirklich das, wenn du in deinem Leben das so etwas noch nie erlebt hast, weil alles immer so nach Plan und nach Bahn lief, dann kann ich das verstehen, dass man da durcheinander ist. Aber dann musst du auch mal 5 Grad sein lassen und das Gute sehen, das Positive sehen, die Freude auch aufkommen lassen, dass eben jetzt noch ein Kind in die Familie kommt. Und wenn es dann sowieso da ist, dann ist ja eh alles klar, dass sich alle freuen. Dann arbeitest du halt jetzt noch nicht und es finden sich ja im Leben immer Wege, auch wenn man vorher gar nicht darüber nachgedacht hat. Ein Weg findet sich immer und das wird sicher ein guter Weg für euch. Ich hab das im Gefühl. Und so finanziell ist es doch aber auch echt eine Hausnummer. Also noch so ein Kind. Ja gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das kann ich beurteilen. Ja, aber ihr habt ein eigenes Haus, sagst du? Was arbeitet dein Partner? Der ist bei der Polizei. Wobei dann immer alle denken, der müsste da Millionen verdienen. Nein, das ist ja leider überhaupt nicht so. Nein, Millionen nicht, aber er hängt auch nicht am Bettelstab. Ja, aber halt, ne? Haus und Kinder und... Ja. Aber dann verschiebt sich das halt mit dem Arbeiten nochmal um ein Jahr bei dir und dann ist es dann umso schöner und dann wirst du sowas von verhüten demnächst. Gleich schnippschnapp, haben wir schon gesagt. Ja, genau. Ich würde das wirklich sehr positiv sehen, Andrea. Ich spüre das auch, dass du in diese Richtung auch tendierst. Da muss jetzt noch so ein paar Tage vergehen und dann rutscht der Groschen und dann wird das den Freunden gesagt. Ihr kannst ja sagen, ihr haltet uns wahrscheinlich für bescheuert, aber wir sind schon wieder schwanger. Aber wir freuen uns wie Bolle und lassen uns gar nicht drüber reden. So müsst ihr es machen. Ja, genau, ich brauche noch ein paar Tage. Ja. Andrea, dann schöne Grüße an deinen Partner. Ja, vielen Dank. Und ich hoffe das und ich bin sicher, dass es sich gut entwickeln wird alles. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Tschüss, Andrea. Ciao. So, meine Lieben, an der Stelle ein Hinweis auf morgen. Morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema Ich und mein Körper. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die mit ihrem Körper überhaupt nicht zufrieden sind. Also, weil ihr euch aus irgendwelchen Gründen hässlich findet, weil ihr vielleicht krank seid und euch deshalb hässlich findet oder weil ihr behindert seid und euch deshalb hässlich findet. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die regelrechten Körperkult betreiben. Also die ständig zu irgendeinem Schönheitskasper laufen, die sich Hyaluron spritzen lassen und Botox und sich operieren lassen, die ständig auf die Sonnenbank gehen, die wahnsinnig viel Sport machen, weil sie körperbesessen sind. Und ich möchte gerne reden mit Leuten, die sich selbst so super finden, dass sie sagen, ich finde mich toll, ich bin einfach ein cooler Typ oder eine sehr scharfe Frau. Also ich glaube, da gibt's viel zu reden morgen. Wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, ich und mein Körper, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, wie immer, Leitung geschaltet, kostenfrei für euch oder gerne auch während der Sendung. Ich und mein Körper, morgen unser Thema. Jetzt geht's mit der freien Themennacht weiter und hier ist Leon. Leon ist 15. Hallo Leon. Moin Moin. Moin. Ja. So, weswegen hast du angerufen? Es geht um den Missbrauch an mir, der an mir verübt wurde von meinem Cousin. Von deinem Cousin? Ja. Ja. Leon, wie alt warst du, als der das gemacht hat? Das war während der EM 2008 und da war ich noch 10. 10 Jahre. Und wie alt war dein Cousin damals? Damals war er 17 oder 18. Ist das einmal passiert oder öfter? Das ist öfter passiert und ich glaube, in der Anzeige waren 3 Fälle verschriftlicht worden. Magst du erzählen, was er mit dir gemacht hat? Ja, kann ich gerne machen. Also er ist dann, weil er, also er war bei der Marine hier in Hamburg, hatte sich, also er kommt eigentlich aus dem Süden von Deutschland und ist dann hier im Norden hoch zur Marine und ist dann am Wochenende, hat er halt hier immer bei uns geschlafen. Mhm. Und dann hat er sich tagsüber halt in mein Zimmer gesetzt und meinte, ich soll auf seinen Schoß kommen und hat mich dann halt unten angefasst. Mhm. Und ja, damals mit 10 war ich noch relativ unschuldig, sag ich mal, mhm. und wusste einfach noch gar nicht, was überhaupt mit mir geschieht. Mhm. Ja. Ist es so weit gekommen, dass er dich vergewaltigt hat? Nein, das hat er nicht gemacht. Also es waren dann mit der Hand, musstest du Sachen machen oder er hat Sachen an dir gemacht? Ja, er hat nur Sachen an mir gemacht. Achso, du musstest bei ihm nichts machen? Nein. Mhm. Wann hast du das dann irgendjemandem gesagt? Das war im März 2009. Also da war eine Weile vergangen? Ja, genau, da war eine Weile vergangen, da war auch schon wieder unten. Und ich habe es komplett verdrängt und empfand es auch eigentlich nicht wichtig. Weil wir immer wenn wir in den Skiurlaub fahren, übernachten wir oder haben wir mittlerweile nicht mehr, weil der Kontakt zum Glück komplett abgebrochen ist. Bei der Schwester meiner Mutter übernachtet in München. Damit wir nicht durchfahren nach Italien. Ja. Und dann ist es durch einen Zufall mehr oder weniger dazu gekommen, dass ich gesprochen habe. Mhm. Direkt vor seiner Mutter oder bei deinen Eltern? Seine Mutter war da noch woanders. Sie musste noch abends arbeiten, aber direkt vor meiner Mutter. Und er war aber zu dem Zeitpunkt auch nicht anwesend. Ja. Wie haben denn dann deine Eltern, also im Besonderen dann im ersten Moment deine Mutter, wie hat die reagiert darauf? Fassungslosigkeit und aber auch sie stand halt sofort hinter mir und war für mich da und sie hat sich auch sofort geglaubt. Ja. Vor allem, weil mein Bruder dann kurz danach er noch gesagt hat, dass er es bei ihm auch gemacht hat. Ach so. Das in ähnlicher Weise hat das bei deinem Bruder auch gemacht. Noch wesentlich schlimmer, aber genaue Einzelheiten kenne ich da auch nicht. Ist dein Bruder jünger als du? Nee, der ist älter. Wie viel? 4 Jahre. Viele Jahre? Vier. Vier, achso. Mhm. Dann war dein Bruder 14, als das damals passiert ist. Das zieht sich, das hat sich bei dem auch über viele, viele Jahre hinweggezogen. Also es war bei ihm wesentlich schlimmer. Das heißt, dein Bruder hat angefangen auch zu sprechen, nachdem du gesprochen hast. Ja, genau. Also ich war der Auslöser, dass eigentlich alles komplett rausgekommen ist. Aber wie war denn dann nun die Reaktion von der Mutter deines Cousins? Ich wollte sie am selben Abend noch sehen, weil sie dann auch noch nach Hause gekommen ist, weil ich sie eigentlich immer sehr mochte. Nur ich wusste einfach dann überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Und sie hat dann auch wenig gesagt. Und das war eigentlich auch das letzte Mal, dass wir überhaupt miteinander geredet haben, weil sie wusste auch sofort, also hat das auch alles geglaubt, nur wollte das alles natürlich nicht wahrhaben. Mhm. Es kam dann, hast du gerade am Anfang angedeutet, es kam zu einer Anzeige. Ja, mir war es sehr wichtig und meinem Bruder auch, dass das zur Anzeige gebracht wird. Und da gab es dann eine Gerichtsverhandlung? Ja, richtig. Ja, da musstest du ja dann auch aussagen, oder wie ging das? Hat die Polizei hier in Hamburg sehr geschickt gemacht. Wir wurden zur Videoaussage gebeten und die wurde dann dort, ich weiß nicht, ob in voller Länge oder in Szenen halt eingespielt. Ja. Und was ist aus diesem Verfahren, aus dem Gerichtsprozess dann geworden? Ja, das Problem ist, dass es alles noch zum Jugendstrafrecht zählte, obwohl er halt schon 18 war, soweit ich weiß. Und Hast du nicht gerade gesagt, dass er 17 war? Er war 17 oder 18, ich kenne sein genaues Alter nicht. Deswegen zählt es noch ins Jugendstrafrecht und seine Strafe war halt die Höchststrafe vom Jugendstrafrecht, was da rauszuholen war, und zwar 2 Jahre auf Bewährung. Welche Folgen hat das jetzt für eure Familienteile? Also deine Familie und der andere Teil dann die Familie deines Cousins? Kompletter Split. Also wir sind ich eigentlich auf unseren engsten Kreis beschränkt, also halt mit Stiefvater und nochmal Papa und Stiefmutter und Geschwister, so wir halten alle zusammen, aber mit der Tante oder Onkel oder Cousins haben wir gar keinen Kontakt mehr und auch Oma und Opa mütterlicherseits ist überhaupt gar kein Kontakt mehr, weil die das nicht glauben wollten und gesagt haben, das stimmt doch nicht. Und die haben das selbst nach dem Gerichtsverfahren und nach dem Urteil immer noch nicht geglaubt, die Großeltern? Die haben es geglaubt, aber die waren von Anfang an dagegen, weil sie gesagt haben, wir würden ihm die Zukunft verbauen, weil er ja Kinderarzt werden will. Wie war denn dein Verhältnis früher zu deinen Großeltern? Eigentlich immer recht gut, weil die auch hier gewohnt haben. Umso trauriger, du hast sie ja dann quasi verloren jetzt. Ja, und ich spüre auch immer mehr einfach, wie egal mir sie auch mittlerweile sind, weil ich auch immer einfach mehr dahinter komme, was sie für Einstellungen hatten. Also, um das nochmal ganz klar zu machen, deine Mutter und die Mutter von dem Cousin, also von dem Täter, die sind Geschwister. Ja. Also ganz enge Verwandtschaft, ne? Cousin ersten Grades. Ja, genau, ja. Jetzt bist du erst 15 Jahre alt und erzählst das wirklich grandios, finde ich. Wie ist das denn für dich, dass du jetzt sowas erlebt hast? Wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Es hat mich maßgeblich, glaube ich, in meiner Entwicklung einfach beeinflusst, weil ich schon im Alter von 10 Jahren mit einer Sache konfrontiert wurde, die eigentlich sonst man mit niemandem, also was ich niemandem wünsche, so konfrontiert zu werden damit. Und wie geht's mir? Es geht mir soweit ganz gut. Ich habe zurzeit auch eine Freundin und Nun hast du ja schon zwangsweise, wie du es gerade selbst gesagt hast, in sehr jungen Jahren zwangsmäßig eine Form von Sexualität mitbekommen, weil die hat man dir aufgezwängt. Kannst du dich jetzt so in Sachen Sexualität mit deiner Freundin, ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrung gemacht hast, kannst du dich da so fallen lassen und gehen lassen? Ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass es da vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten gibt und das funktioniert aber alles komplett von vorne bis hinten super. Was empfindest du heute diesem Mann, der ist ja nun ein erwachsener Mann, gegenüber deinem Cousin? Verachtung, weil er auch die ganze Zeit versucht hat, durch Täter-Opfer-Ausgleich und so weiter und so fort, versucht hat, auf die Tränendrüse zu drücken und sagen, ja, es tut mir leid und ich werde sowas immer machen und bitte zeig mich nicht an. Und er sich in allen seinen Briefen, die er geschrieben hat, man immer wieder herauslesen kann, wie wichtig ihm er selbst eigentlich war und wie egal wir ihm waren. Deswegen. Aber er hat von Anfang an gestanden, er hat es nicht abgestritten. Nein, hat er nicht. Er hat es komplett gestanden. Du sagst, er war damals bei der Bundeswehr in Norddeutschland. Die Karriere kann er sich jetzt auch knicken, ne? Ja, also da hat er nur sein ein Jahr lang gemacht. Ach so. Weißt du, was er jetzt macht? Nee, keine Ahnung. Kinderarzt wird er definitiv nicht. Nun passieren ja leider Gottes sehr vielen Kindern oder Jugendlichen ähnliche Dinge, wie sie dir passiert sind. Uns hören auch viele Jugendliche und junge Leute zu. Mit dem, was du jetzt hinter dir hast, was empfiehlst du Kindern und Jugendlichen, die so etwas erleben? Redet. Egal erstmal mit wem, redet darüber, weil mit jedem Mal, dass man drüber spricht, fällt es einem einfacher und es ist ein großer Reifeprozess, der in einem selber stattfindet und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr zum Beispiel Angst, also wenn die Jugendlichen Angst haben, mit ihren Eltern oder mit irgendwelchen Bezugspersonen drüber zu sprechen, versucht euch anders zu helfen. Es gibt es gibt wirklich genug Anlaufstellen, wo man reden kann und wo man auch Hilfe bekommt, wo man auch anonyme Hilfe bekommt. Genau, wenn man Angst hat, mit den Eltern darüber zu sprechen oder sich schämt, kann man auch zu Beratungsstellen gehen. Man kann sich vielleicht auch an einen Lehrer wenden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Ja, und es ist von unglaublicher Wichtigkeit, dass diese Leute einfach bestraft werden und dass sie in diesem Register drin sind, dass sie vorbestraft sind, einfach um auch andere zu schützen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man sie nicht anzeigt, dann sind sie nicht in dieser Kartei drin und dann können sie es wieder machen. Mhm. Ja, und sie machen es auch wieder, wahrscheinlich. Ja, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Ja. Mhm. Und dieser Cousin hat ja, du hast es gerade angedeutet, vermutlich deinem Bruder vielleicht noch mehr Verletzungen zugefügt als du, meintest du gerade. Ja, richtig. Aber da gibt es nicht so eine Ebene, dass du mit deinem Bruder darüber offen sprechen kannst. Das geht nicht. Ich bin eigentlich ziemlich gut, also ich verstehe mich sehr, sehr gut mit meinem Bruder, nur er war, was das angeht, immer sehr verschlossen und hat da auch eine völlig andere Art der Therapie gewählt. Also er ist in die Musiktherapie gegangen. Also so. Vielleicht wird irgendwann, wenn ihr ein bisschen älter seid, vielleicht werdet ihr dann auch noch offener reden können. Vielleicht ist das noch zu frisch. Ja, kann durchaus sein. Ja. Bist du denn jetzt therapeutisch gut versorgt worden in den letzten Zeiten, Leon? Ich war ein oder anderthalb Jahre war ich in psychologischer Behandlung und das muss man den Jugendlichen auch sagen, das ist nichts Schlimmes, es hilft einem ungemein. Das ist einfach Balsam für die Seele. Ja. Und du würdest sagen, dass es dir jetzt schon so einigermaßen gut wieder geht? Ja, aber die Therapie wurde abgebrochen, weil es gibt eine unglaublich gute Organisation, die heißt Dunkelziffer, ist sie wahrscheinlich auch sehr gut bekannt. Ja, ist. Und der Therapeut ist da mehr oder weniger Hals über Kopf abgesprungen. Und dann hätte eine Therapiestunde 80 bis 90 Euro gekostet und das in der Woche, das kann man nicht wuppen. Also du wirkst schon wirklich sehr, sehr, sehr klar in all dem, was du sagst. Dennoch möchte ich dir, wenn du das auch gerne möchtest, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die im Hintergrund arbeitet. Ja, das finde ich nicht schlecht. Ja, Leon, dann danke ich dir wirklich sehr, sehr herzlich, dass du angerufen hast und uns so eingehend und offen davon berichtet hast und auch deinen Appell gesprochen hast an Menschen, denen das eventuell auch so passiert oder passiert ist. Ich danke sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, mal mit dir sprechen zu dürfen, weil ich dich wirklich sehr oft höre. Und ich hätte sehr gerne noch ein Autogramm, wenn das geht. Sehr gerne, Leon. Dann sagst du deine Anschrift gleich der Sabine. Alles klar. Ich bitte dich aufzulegen und sie meldet sich gleich bei dir. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Dir auch. Tschüss. So, und um 1.43 Uhr machen wir weiter mit Britta und die ist 57. Hallo Britta. Ja, hallo. Britta, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ach, es geht um was ganz Schlimmes, ja, also. Und zwar, es geht um meinen Enkel. Ja. Mein Enkel ist seit dem Sommer vergangenen Jahres in der Schule. In der Schule? Ja. Ja. Und er äußerte von Beginn an irgendwo ein gewisses Missempfinden. Und irgendwann kam es zu ganz konkreten Suizid. Also. Ach, der kleine Kerl, also 6, 7 Jahre alt, hat sich in der Schule nicht wohlgefühlt. Das ging halt eben so los, dass er hatte den Arm gebrochen und hat halt eben von daher einen sehr schlechten Start, ja. Und wurde dann, da waren drei andere Jungs in der Klasse, die ihm die als überaktiv eingestuft wurden, ja. Ja, und die haben ihn geärgert. Ja, ich finde das so furchtbar, Kinder so abzustempeln, ja. Und die haben ihm halt eben angedroht, ja, wenn du das nicht, dann schlagen wir dir auf den Arm und so weiter und so fort, ja. Da hat er Angst. Er hatte Angst, ja. Große Angst. Und dann hat er versucht, sich das Leben zu nehmen? Es war nicht nur das, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass er so aus Angst sich dann irgendwie so lieber diesen Willen anschließen würde. ja? Den wem anschließen wollte? Diesen wilderen Jungs. Ja. Ja? Mhm. Ne? Ja. Um nicht mehr so in diese... Verstehe, aber irgendwann ist irgendwas eskaliert, was du, weil du es gerade angedeutet hast. Ja, und... Was hat er gemacht? Wurde immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer und... also, oder sagen wir es mal so, er fühlte sich immer unwohler und irgendwann, ja, da waren halt die Enkelin meiner Nachbarin zu Besuch und die spielen halt sehr gerne zusammen, ja, und Was hat er konkret gemacht, Britta? Das eskalierte halt eben an der Kleinigkeit und er versteckte sich unterm Tisch und schrie dann und sagte, und ich will das überhaupt nicht mehr und ich will auch überhaupt nicht mehr leben. Und ach so, ich hatte jetzt gedacht, es gab von ihm einen konkreten Selbsttötungsversuch. Ja. Nee, der Versuch war jetzt nicht da, aber die Äußerung. Die Äußerung war da. Die war ich verstehe. Absolut konkret. Die ja, war konkret. Mhm. Er sagte dann, das war dann so ein Wortgeplänkel hin und her, ja. Und dann sagt er, nein, ich will das nicht mehr und ich gehe auch nicht mehr in die Schule. Und So, das war dann voriges Jahr, im Herbst ungefähr? Nee, das war Anfang dieses Jahres. Okay, wie geht es ihm heute? Nicht so besonders. Was haben denn dann die Eltern, die Eltern von deinem Enkelkind, was haben die denn unternommen, wenn der Junge so fertig war mit den Nerven? Ah, die haben schon, also gerade meine Tochter, die hat ständigen Kontakt zur Klassenlehrerin, ja. Mhm. Und weil es von Anfang an halt eben nicht so. Aber er ist nach wie vor jetzt wieder in der Schule und auch in der Klasse. Warum, ja. Warum geht deine Tochter mit ihm nicht zu einem Kinder- oder Jugendpsychologen? Also, ich selbst bin auch in einer Gesprächstherapie, ja. Du bist in einer Stresstherapie? In einer Gesprächstherapie. Eine Gesprächstherapie, ja. Mhm. Und habe dann auch mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, weil mich das natürlich sehr belastet, ja. Mhm. Und sie sagte also auch, also ein kleines oder ein Kind in eine Therapie reinzubringen, belastet ein Kind noch mehr. Ja, vielleicht nicht in einer Therapie, aber in ein Beratungsgespräch. Da gibt es ja großartige Angebote überall von Seiten von Kinderpsychologen. Wieso bist du denn eigentlich in der Therapie? Wie bitte? Wieso bist du denn eigentlich in dieser Gesprächstherapie? Ja, ich habe schwere Depressionen und habe etliche Suizid. Versuche hinter mir und deswegen belastet mich das halt eben auch umso mehr und ich habe wirklich Angst, dass das irgendwie mal umgesetzt werden könnte. Ich verstehe, wenn du natürlich selbst so angeschlagen bist, ist so ein Satz von so einem kleinen Kerl, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, besonders schwerwiegend. Das verstehe ich. Britta, also ich finde, also meine laienhafte Überlegung wäre schon, dass man mit dem kleinen Karl mal irgendwo zu einem guten Kinderpsychologen geht. Aber das ist nur meine Einschätzung. Dafür, für die fachkundliche Einschätzung ist meine Fachfrau im Hintergrund da. Die muss jetzt diesen Fall beurteilen und die soll dir gleich mal genau sagen, was sie für richtig hält, was deine Tochter mit dem Enkel machen sollte. Ja? Okay, ja. Dann werden wir dich gleich zurückrufen, dafür bitte ich dich aufzulegen und die Beratung folgt dann im Hintergrund, die Fachberatung, okay? Ja, vielen Dank. Dann hoffen wir, dass wir dir dann nachher helfen können und dir und deiner Familie von Herzen alles Gute, Britta. Vielen Dank. Tschüss, ciao. Tschüss. Und es geht jetzt schon gleich weiter mit Anja, die ist 23. Guten Morgen, Anja. Hallo. Hallo, Anja. Deswegen rufst du an. Und zwar gibt bei uns eine Erbbarkeit, bei uns in der Familie, und zwar Darmkrebs. Ja, das gibt es. Mhm. Ja, genau. Und ich wollte halt nur sagen, dass man dazu stehen soll und darüber kämpfen soll, anstatt aufzugeben. Wer ist denn in deiner Familie an Darmkrebs erkrankt oder gar verstorben? Mein Opa, die Vorgängerration und meine Mutter. Sind die verstorben schon alle? Ja, genau. Deine Mutter ist auch schon verstorben? Ja. Wie alt ist deine Mutter geworden? 51. Ja. Wann ist deine Mutter gestorben? 2001. Ja. Da warst du ja noch. Da war ich gerade 11. Ich wollte gerade sagen, da warst du ja noch ein Kind. Ja. Das muss ja für dich damals ganz schlimm gewesen sein. Ja. Wusste deine Mutter, wusste man das damals schon, dass das erbt? Ja, man wusste das schon, aber man konnte nichts mehr machen. Mhm. Was machst du denn jetzt mit dem Wissen? Die Familie also, ist belasteter damit. Ja, genau. Meine Schwester hat das, also war meine Schwester, die hat das auch gehabt, die hat aber einen Test gemacht, machen lassen. Und dann kam das halt raus, dass das erbbar ist, dass wir das auch haben, da musste ich auch einen Test machen. Da musste ich Darmspiegelung gemacht kriegen und da kam das halt raus, dass ich das auch habe. Und du, dann. Du hast es schon. Nee, ich hatte, das hieß, dass ich das hundertprozentig haben könnte. Und jetzt haben wir halt die Operation gekriegt für die Vorsorge. Moment, du hast eine Darmspiegelung gemacht? Das ist natürlich. Genau, die, da haben die das nach München geschickt und dann kam das zurück, der Test. Und dann kam das raus, dass ich das auch haben könnte. Moment, die haben die etwas entnommen und das ist, ja, genau. Das ist untersucht. Irgendwas haben die entnommen und dann haben das untersucht. Und dann muss das ja ein bösartiger Befund gewesen sein, bevor die dich operieren. Ja, genau, dann irgendwie sowas, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat mein Arzt dann angerufen und hat gemeint, ja, mein Ergebnis hat da und dann bin ich zu dem Arzt und hat der gemeint, ich muss ins Krankenhaus wegen Vorsorge. Ja, aber man operiert aber nicht vorsorglich. Also muss ja dann schon. Wann war denn das überhaupt? Letztes Jahr. Und bist du dann ins Krankenhaus gegangen? Ja, da bin ich im Krankenhaus. Ich musste natürlich weiter weg. Ja. Ich komme ja aus Trier und ich musste bis nach Limburg fahren, weil in Limburg ist da ein speziellen Arzt, der wo sich damit auskennt und das halt macht. Mhm. Und der gemeint, ich müsste das machen lassen, weil sonst würde ich das 100%ig kriegen. Okay. Und das ist dann auch passiert, das hast du dann machen lassen. Genau, es ist passiert. Mein ganzer Dickdarm ist draußen und ja. Das aber dann der ganze Dickdarm ist draußen? Ja, der ganze Dickdarm ist weg. Das war aber eine große, schwere Operation in der Klinik. Ja, war es auch. Wie geht's dir? Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, wenn der ganze Dickdarm weg ist. Was bedeutet das für das Leben und die Gesundheit? Also, ich habe momentan einen Seitenausgang und der wird demnächst zurückverlegt. Und dann habe ich so einen Ersatz, der heißt Pouch. Und das ist ein Ersatzteil für den Dickdarm. Und ja, es kommt halt nicht mehr normal hinten raus, sondern ein bisschen so flüssig, wie so dünn, wie Durchfall halt. Mhm. So ungefähr. So, das ist ja schon eine erhebliche Belastung für so ein. Ein bisschen schwer zu erklären. Ja, aber ich ernst schon, was du meinst. Das ist natürlich schon ein schwerer Eingriff und ein schweres Schicksal für so ein junges Mädchen wie dich von 23 Jahren. Ja. Das ist ja, wie gesagt, das ist dann gesundheitlich schon eine große Einschränkung. Wie gehst du damit um? Ja, ich muss halt damit klarkommen. Ist halt so. Ich muss halt, kann halt zwar nicht mehr so viel machen wie vorher. Ich kann in die Stadt gehen, kann ich, aber ich kann jetzt 10 Stunden in der Stadt sitzen und da rumgehen. Und auch, ja, ich bin allein, ich habe eine eigene Wohnung, da kann ich auch nicht so viel machen. Mhm. Ich kann höchstens eine Stunde, zwei höchstens was machen und dann lege ich mich hin und dann bin ich müde und dann schlafe ich 3-4 Stunden durch. Ach so. Und dann werde ich wieder aber. Achso, das heißt, du bist sehr schnell erschöpft. Ja, genau. Mhm. Weil da fehlt halt was in meinem Körper. Der Dickdarm fehlt halt. Wie ist das denn dann mit der Ernährung? Was kannst du essen? Wie kannst du essen? Ich darf kein Spargel essen, keine Tomaten essen, halt alles, was Fäden hat, darf ich nicht essen momentan. Was Fäden hat? Ja, genau. Mhm. Aber sonst so? Sonst kann ich eigentlich alles essen. Jetzt habe ich das gar nicht ganz verstanden. Im Moment hast du einen künstlichen Ausgang an der Seite. Ja, genau, einen Seitenausgang. Und das besteht die Hoffnung, du hast es gerade, glaube ich, angedeutet, dass es wieder zurückverlegt wird? Ja, das wird zurückverlegt demnächst wieder. Ich war letztens schon dahin gewesen, da hieß es, ja, der wird zurückverlegt und dann haben sie nichts gemacht, weil hinten das zu eng war, weil da kann ja nichts durchkommen und dann wird das halt ein bisschen enger und dann. So, das heißt aber, das ist schon eine Erleichterung, wenn es dann wieder zurückverlegt wurde. Genau. Ich hoffe, dass es wieder zurückverlegt wird. Jetzt hat es dich aufgrund dieser erblichen Veranlagung so früh erwischt mit dieser Erkrankung. Bist du denn jetzt aus dem Risiko raus oder musst du? Ja, ich bin draußen. Also ich kriege jetzt nicht mehr. Das ist alles weg. Die ganzen Dickdarm ist draußen, die Polypen sind draußen, alles ist weg, dass nichts passieren kann. Musst aber wahrscheinlich noch eine ganze Weile immer in ärztliche Betreuung, damit man sich das anguckt und dich beobachtet. Nach Kontrolle halt, für zu gucken, ob mal alles in Ordnung ist und so. Also, was ich so mitbekommen habe aus dem Bekanntenkreis, da gibt es einen ähnlichen Fall, da müssen die Familienmitglieder auch alle einmal im Jahr, auch die ganz jungen Leute, zur Darmspiegelung, um frühzeitig dann das zu... Und wenn man es frühzeitig erkennt, dann... geht es, glaube ich, noch relativ gut. Dann braucht man nicht so einen schweren Eingriff ertragen wie du. Genau. Wie hast du dich denn nach dieser schweren Operation gefühlt? Oh, die erste war, naja, ging so. Also ich kann kaum was essen. Die haben mich da mit Medis voll gepumpt und extrem viel, ging gar nicht. Ich war froh, wo ich draußen war. Und dann habe ich noch eine zweite Not-OP bekommen, weil da irgendwas, was nicht richtig war. Da ist irgendwas kaputt gegangen oder so, oder gerissen, eher gesagt. Ja, und dann war es halt Not-OP gewesen. Ja, wurde ich dreimal aufgeschnitten. Also schon eine ganze Menge hast du jetzt hinter dir. Wie lebst du? Bist du Single oder hast du einen Freund? Ich habe einen Freund. Und wie ist das für den, dass du jetzt doch da sehr in diesem Bezug sehr angeschaut? Ja, der, sagen wir mal so, wenn ich weg bin, dann ist der halt ein bisschen nicht so begeistert davon, hat halt immer Angst, dass was schief geht und so. Und wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Zwei Jahre. 2 Jahre und 6 Monate werden es jetzt. Wie ist das, wenn ihr so ein bisschen intimer auch seid? Schämst du dich? Nee, das geht gar nicht momentan. Das funktioniert gar nicht. Wegen dem Seitenausgang schon. Ja, also es geht nicht und wahrscheinlich hast du gar keine Lust auf so Sachen. Nee, gar nichts. Und ich darf auch keine Kinder kriegen, weil das ja erbbar ist. Und wenn ich dann Kinder kriege, die kriegen das, können das höchstwahrscheinlich nicht aufbekommen. Hast du Angst, dass die Beziehung vielleicht darunter leiden könnte? Wir hatten schon mal Auszeit, deswegen gehabt schon wie viel. Ah ja. Was machst denn du beruflich? Weil ein bisschen alles zu viel. Momentan nichts, kann ich ja nicht. Was machst denn du beruflich? Momentan gar nichts, geht nichts. Kann ich nichts machen. Besteht denn die Möglichkeit, dass du dann irgendwann wieder arbeitest? Ja, danach, höchstwahrscheinlich danach. Aber dann müsste ich erstmal in die Reha gehen, damit wieder alles normal funktioniert bei mir. Und dann muss ich wieder langsam antasten, wie Arbeit und so. Jetzt muss ich erstmal alles antasten. Wer ist denn jetzt in der Familie noch akut betroffen? Also nur meine Schwester und ich. Wie alt ist die Schwester jetzt? Die ist jetzt zum 24, 25 so ungefähr. Ja. Aber die hat das schon alles hinter sich. Also der geht blendend. Ach so, die hat auch so einen schweren Eingriff hinter sich? Ja, ja, aber die hat das ganz anders als ich. Auch mit künstlichem Ausgang zunächst? Ja, ihr künstlichen Ausgang hat ein bisschen gestopft und dann haben sie den direkt zurückverlegt nach ein paar Tagen. Mann, das ist aber wirklich eine heftige Sache für eure Familie. Und ich könnte mir vorstellen, dass du oft an deine Mutter denkst, hätte sie es doch gewusst und hätte sie sich früher untersuchen lassen, wenn man das damals gewusst hätte, dann hätte man sie vielleicht auch... Ja, die konnten nichts mehr machen. Da warst du, wie gesagt, 11 Jahre alt damals, 2001. Wie hast du das in Erinnerung, als deine Mutter gestorben ist? Ich habe davon nachts geträumt. Ich habe davon geträumt und am nächsten Tag war das wirklich wahr. Aber sie war wahrscheinlich vorher schon lange erkrankt, ne? Und ja, ich weiß das noch, da war ich in der Schule gewesen und da wurde die gelb im Gesicht gewesen und dann hat meine Oma halt Krankenwagen gerufen und so und dann kam die ins Krankenhaus, ja, und dann einen Tag später oder so, dann waren wir bei einem Bekannten gewesen nach der Schule und dann kamen die und hat gemeint, unsere Mutter wäre gestorben und ich hatte dann den Tag, also davor habe ich das geträumt, im Traum habe ich das geträumt, dass die sterben tut. Na, was wirklich war. Das tut mir sehr leid, Anja, das tut mir wirklich sehr leid, das ist für ein Kind ja eine Katastrophe, wenn die Mutter stirbt. Ja. Aber ich bin schon mal ganz froh, dass es dir einigermaßen gut geht und dass du wahrscheinlich jetzt diesen Krebs besiegt hast, der da in dir war. Ja, aber man sollte eigentlich dazu kämpfen, ganz ehrlich. Und man sollte sich vor allen Dingen regelmäßig untersuchen lassen, wenn man diese Veranlagung hat. Das können wir nochmal klar unterstreichen. Anja, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute dir. Gute Besserung weiter. Tschüss. Dann kriege ich vielleicht einen Autogramm von dir. Ja, da rufen wir dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Alina Marki. Und ich sage euch nochmal das Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Ich und mein Körper. Und ich möchte gerne über euch und euren Körper reden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind morgen wieder ein bisschen später. Guckt mal nach in den Zeitungen. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und dann bis morgen. Bye bye. Tschüss.